Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu einer Stunde Netzmusik hier bei Frequency mit Christian Grasse. Hallo. Ohne viele Worte steigen wir gleich mal ein in den ersten Song. Wärmende Klänge für die winterliche Zeit wird's geben, passenderweise von den Winter Mids aus Kanada. Wir hören Le Paradis. Bilingualer Pop aus Kanada. Französisch und Englisch singt dieses Sextett aus Vancouver. Le Paradis heißt das Stück und Winter Mids die Band. Der eben gehörte Song eröffnet das aktuelle und gleichzeitig auch dritte Album der Kanadier. Oceans heißt es und das erschien vor knapp einem Jahr. Ende des Jahres, also Ende vergangenen Jahres, kam nun ein neues Stück heraus, das eventuell so ein bisschen einen musikalischen Ausblick auf ein mögliches neues Album wirft. Saskatoon at Midnight heißt der Song und den werden wir hören. Intermits mit Saskatoon at Midnight. Wer mehr von diesem kanadischen Indie-Folk und Pop-Sextett hören will, der schaut am besten mal im Blog zur Sendung vorbei, radiofrequency.net. Dort gibt's alle Info- und Download-Links zu allen Songs und Künstlern dieser mittlerweile 64. Frequency-Ausgabe. Und wer will, kann da auch alle anderen Folgen nachhören. Hier geht's weiter mit zwei Songs aus einer EP. Longevity Blues heißt die EP und aufgenommen wurde sie von Dan Phillips alias The Pruder Point, einem Do-It-Yourself-Indie-Musiker aus Chicago. Wir hören The Creek of the Landline und anschließend wird's wieder winterlich und zwar mit dem Song The Spokesman for Winter. Creek of the Landline, Nettie, get on night, long and low. Mercy. Nach ein paar Wintersongs ist nun der musikalische Frühling erwacht. Vogelbird heißt dieser Song von Sleeping Policeman aus Hamburg, die übrigens ihr selbstbetiteltes Debütalbum von Rick MacPhail haben produzieren lassen, bekannt von Tokotronic. Eine EP mit 4 Songs erschien kürzlich bei dem Netlabel Eardrums Pop und zu diesem Netlabel passen die 5 Hamburger auch wirklich gut, denn Eardrums Pop ist ja bekannt für so zuckersüßen Indie-Pop. Mit poppigem Indie und auch mit Folk-Klängen geht's weiter und zwar mit Lightning Seed und ihrem Stück The Ballad of Rocky Mountain Pines. Carpet of flame on the forest floor. Pines just watch with a calm gaze. Around here they get those kind of storms. Lightning comes without the rain. These trees are wise ones. They got a plan. Call back one generation at a time. The Ballad of Rocky Mountain Pines von Lightning Seed, ein Indie-Folk-Duo aus Oregon. Obwohl, Indie-Folk ist da nicht ganz richtig, denn die beiden sind Teil eines Riot-Folk-Kollektivs. Insofern kann man ihre Protestlieder durchaus als politisch bezeichnen und deshalb passt Riot-Folk vielleicht auch ganz gut als Genrebezeichnung. Sampler heißt ihre Debüt-EP, zugegeben merkwürdiger Name. Die beiden US-Amerikaner haben diese EP jedenfalls frei im Netz veröffentlicht, und zwar bei der Musikplattform Bandcamp. Und für ihr Debütalbum haben sie im Sommer sogar ein paar tausend Dollar sammeln können bei Kickstarter, aber die Musik ist noch nicht veröffentlicht. Ganz anders sieht es bei dem nächsten Song aus. Der wurde schon Ende November 2012 veröffentlicht, und zwar bei Song by Toad Records. Es handelt sich um diesen Song hier, Faces and Names von Lil Daggers. We'll be right back. Rock'n'Roll aus der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Von einer Band mit einem wirklich großartigen Namen, wie ich finde. Glorious Rockets. Toller Name. Sharp Ends heißt der eben gehörte Song der Kanadier und der ist Teil ihrer Self-Titled EP. Und die heißt wirklich so. Self-Titled EP. Nach einigen Singles, Alben und EPs, die ich bisher jetzt in der Sendung heute schon vorgestellt habe, gibt's jetzt wieder mal Musik von einer Compilation. Auch hier kommt wieder ein ungewöhnlicher Name zutage, und zwar You Various Artists. So heißt eine Compilation-Reihe eines ukrainischen Netlabels, und zwar von Ultra Vague Recordings. Wir hören einen Song aus der zweiten Compilation dieser Reihe, und zwar Everything von Kat Bolskov aus Dänemark. Everything I could possibly want is here with me. All so familiar, yet like some strange land. Everything exactly as it appears to be. And I know my own mind like the back of your hand. Sometimes von Romadi, eine junge Künstlerin aus Russland, die sich selbst auf ihrer Webseite zwischen Beyoncé und Rihanna ansiedelt, zumindest stimmlich. Musikalisch ist ihr Pop-Sound noch mit Trip-Hop, Dubstep und Breakbeat angereichert. Wirklich eine sehr schöne Mischung, wie ich finde. Sometimes erschien eigentlich beim Moskauer Label Fame Records. Zusätzlich wurde der Song nun aber auch bei dem Netlabel Ultra Vague Recordings veröffentlicht, und zwar auf der Download-Compilation New Various Artists Volume 3. Und damit hätten wir nun den elektronischen Teil der Sendung eingeleitet. Weiterführen wird ihn ein italienischer Künstler, der sich Sebastian Love nennt und laut Facebook im Vatikan lebt und Musik für den Papst macht. Aber ich glaube, das sollte man nicht allzu ernst nehmen. Wir hören Visitor von Sebastian Love. I want Visitor von Sebastian Love, so heißt übrigens auch die passende 4-Track-EP zu diesem Song. Erschienen sind die 4 Stücke bei dem ebenfalls aus Italien stammenden Netlabel Starquake Recordings. Das Turiner Netlabel hat sich voll und ganz der elektronischen Musik verschrieben. Experimentelle Klänge und technoide Sounds sind dort zu finden. Und hin und wieder wird auch die 80er-Retro-Schiene bedient. Sebastian Love ist bereits zum 3. Mal in dieser Umgebung zu hören und das sind auch durchaus innovative Töne, die der Italiener da fabriziert. Wir hören noch ein Stück von ihm, Promise You Won't. We'll be right back. Brandomize mit dem großartigen Track Go. Ein italienisches Elektropop-Duo steckt dahinter. Aus Turin kommen die, genauso wie ihr Netlabel Starquake Records. On Dynamism heißt die EP, die diese wunderbar energetischen Elektroklänge beherbergt. Zu finden ist es, wie gesagt, bei Starquake Records. Das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Ein Schwerpunkt sind dort basslastige Elektro-Sounds, die hin und wieder so präsent sind, dass sie eben nicht nur Erdbeben, sondern sogar Sternenbeben auslösen könnten. Vorausgesetzt, man hört die Musik natürlich laut genug. Vielleicht haben sich das die Macher bei ihrer Namensnennung einfallen lassen. Der nächste und gleichzeitig auch letzte Song für heute, der passt auf jeden Fall in diese Schiene wunderbar hinein. Sphärische Klänge und starke Bässe sind vorhanden und kommen wieder mal von Brandomize. Wir hören Overtureicle und mit diesem Song sage ich, Christian Grasse, tschüss. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.